Der Sheikh Rahimahullah, Hafizahullah, ist von klein auf und ist am Wissen nach, yani, nach am strebt nach Wissen und am Lernen. Von klein auf. Seine Geschichte von klein auf, der ist in Marokko yani von einem Platz, das heißt Arif, die Berber, von den Berbern, von Al-Husima, ein Dorf, eine kleine Stadt im Norden Marokkos, ist er ausgewandert nach Tanja, um nach Wissen zu streben. Und dort hat er angefangen zu lernen, Koran auswendig gelernt und einige andere Mutun des Wissens hat er auswendig gelernt. Und er wurde ganz schnell bekannt in der Stadt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dieses Talent gegeben, dass er lernen kann. Er wurde schnell bekannt und hat auch sehr, sehr jung angefangen, Khutbah al-Jumu'ah zu halten in der Moschee. Also sehr jung. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob mit 16, 17 schon angefangen hat, Khutbah zu halten in der Moschee und Schüler zu unterrichten. Bis dann, und er war bekannt, mashallah, möge Allah ihn beschützen, dass er die Wahrheit spricht. Bis er dann 2003 nach den vorgespielten Anschlägen in Marokko festgenommen wurde. Zu Unrecht. Diese ganze Theater, diese ganze Show, die da gespielt wurde, die Muslime haben damit nichts zu tun gehabt, sondern diese wurde einfach so yani, inszeniert, um, weil die Da'wah war sehr, sehr stark in dieser Zeit in Marokko, um die Gelehrten und die Brüder festzunehmen. So wurden tausende Brüder festgenommen und es wurden Urteile gesprochen. Yani, Todesurteile wurden gesprochen, lebenslänglich wurden ausgesprochen. Der Sheikh, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren, hat 30 Jahre bekommen. 30 Jahre. Für nichts, er hat nichts gemacht. 30 Jahre. Nur dafür, weil er ein Gelehrter ist, der die Wahrheit spricht. Der Sheikh ist reingegangen, ich sage euch, wie ein Löwe. Hat nicht nachgegeben. Sie haben ihn mit ihm yani, diskutiert und ihn versucht, von seinen Überzeugungen irgendwie zurückzuholen und so weiter. Der Sheikh war immer geradeaus, sogar vor dem Richter. Er hat ihm gesagt, du bist ein Käfer, dem Richter im Gericht. Als er dem Urteil gesprochen hat, er hat ihn so gesagt, du bist ein... Und ist, Dankeschön, Salamu alaikum. Ist gegangen. Er wurde auch gefoltert. Er wurde gefoltert. Er hat mir Geschichten erzählt, die eine... Man schämt sich, diese Geschichten hier zu erzählen. Sie wurden, die Schuyuch wurden wirklich so, dass er sogar ein Augenlicht hat er verloren. Der kann jetzt nur mit einem Auge sehen. Und der ist zuckerkrank. Ja, der Sheikh. Und der ist noch sehr jung. Der ist nicht alt. Der ist keine 40 Jahre alt. Der Sheikh. Nein. Aber er hat die Zeit ausgenutzt im Gefängnis. Er hat weitergelernt. Er hat Bücher, zum Beispiel ein Buch von 50 Bänder durchgelesen. Und andere, ja, sehr, sehr viele Bücher, hat sehr viel Hadith auswendig gelernt und so. Und er sagte zu mir, dass manche Brüder ihm gesagt haben, ja, Sheikh, mach Dua, dass du entlassen wirst. Und er sagte, nein, ich habe Dua gemacht, oh Allah, lass mich erst frei, wenn ich meine ganzen Bücher, die ich jetzt hier habe, fertig gelesen habe. Und subhanallah, er hat dann die ganzen Bücher fertig gelesen, hat die wieder rausgeschickt und hat sich neue Bücher reinbringen lassen. Und dann hat er sich überlegt, er erzählt mir persönlich, er hat sich überlegt, ob er wieder Dua machen soll, damit er die ganzen Bücher nochmal lesen kann. Und er sagte, aber ich war sehr, sehr krank und deswegen habe ich diesmal kein Dua gemacht. Und Alhamdulillah, im Februar dieses Jahres wurde er freigelassen und mit ihm wurde die ganze Zeit verhandelt, dass er einen Brief schreiben soll an den König, in dem er sagt, bitte vergib mir. Und dann lässt er ihn frei und er hat sich jedes Mal dagegen geweigert. Er hat ihm gesagt, wir bitten um Vergebung nur bei Allah. Wir bitten um Vergebung nur bei Allah. Und er ist derjenige, der ihm wurde yani sehr, sehr viel angeboten. Ihm wurde ein sehr, sehr hohen Stellenwert yani in Marokko angeboten, dass er einen Platz in der Uni bekommt und einen sehr, sehr guten Gehalt, eine Villa und Auto und so weiter und so fort. Dass er nur rauskommt und natürlich dann das sagt, was sie wollen. Aber er hat sich geweigert. Möge Allah ihn beschützen und bewahren. Und das sind Das sind die Gelehrten, liebe Geschwister, die wir lieben und die wir folgen. Warum? Nicht, weil er Marokkaner ist. Oder nicht, weil er, weiß ich nicht, cool ist. Sondern wir sehen in ihren Taten, dass sie uns bewiesen haben, dass sie bereit sind, für das, was sie sagen und was sie uns beibringen, Opfer zu bringen. Das ist nicht einfach nur Blabla. Nur Blabla, Rederei. Sondern sie zeigen es anhand ihrer Taten, dass sie gerade stehen für diese Religion. Dass sie geprüft werden und standhaftig bleiben. Sheikh Sulaiman bin Nasr al-Ulwan, auch einer der großen Gelehrten dieser Zeit, kam jetzt vor einigen Tagen nach 9 Jahren raus. Nach 9 Jahren. Er war 6 Jahre isolierungshaft. 6 Jahre. Ein großer Gelehrter, liebe Geschwister. Ein großer Gelehrter dieser Zeit. Die Leute des Wissens sagen, wenn dieser Mann bei den Juden oder bei den Christen wäre, Wallahi, sie würden ihn auf ihren Köpfen tragen. Ein großer Gelehrter dieser Zeit. Und sein einziger Fehler ist, dass er die Wahrheit spricht. Wo wurde er festgehalten? In Saudi-Arabien. Der Sheikh, mit dem wurde verhandelt, dem wurde gesagt, du kannst rauskommen, wir lassen dich frei, aber das Einzige, was du machst, du sollst in den Fernseher rausgehen und gegen die Mujahideen sprechen und gegen Sheikh Osama sprechen. Ihn schlecht darstellen. Das ist unser Deal. Geh raus und führe die Menschen in die Irre, im Fernsehen. Wisst ihr, was der Sheikh Hafizahullah gesagt hat? Der so, ich gehe nicht im Fernsehen raus, um die Wahrheit zu sprechen. Wie soll ich rausgehen und die Unwahrheit sprechen? Das sind keine Menschen, die du mit $10,000 kaufen kannst. Oder die du, weil die dann zu Millionen Menschen in irgendwelchen TV-Sendern sprechen. Das sind, deswegen sage ich euch, innamal ilmul khashya. Wissen ist das, was dir Gottesfurcht bringt. Und was Gottesfurcht vermittelt. Aber du kannst auswendig, du kannst gut reden, du kannst, die Leute mögen dich, du bist ein guter Schauspieler. Nichts anderes. Der Sheikh Hafidahullah hat seine Rede angefangen mit Ad-Din und Nasiha. Im Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ad-Din und Nasiha. Dreimal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-Din und Nasiha, Ad-Din und Nasiha, Ad-Din und Nasiha. Die Religion ist Ratschlag. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat, yani, als ob die ganze Religion komplett ein Ratschlag wäre. Die Sahaba fragten, an wem? Für wem? Für wem? Er sagte, Lillahi wa li Rasulihi wa li a'immati al-Muslimin wa a'ammatihi. Für Allah und seinen Gesandten und die Führer der Muslime und für allgemein Muslime. Deswegen, dein wahrer Bruder, der dir wirklich das Gute liebt und dich für Allah wahrhaftig und ehrlich liebt, Der schmeichelt nicht. Und der lügt dich nicht an, sondern sagt dir deine Fehler. Und gibt dir einen ehrlichen und aufrichtigen Ratschlag. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ein Beispiel gegeben hat, dass der Gläubige wie ein Spiegel ist für seinen Bruder. Indem er seine Fehler sieht. Natürlich spielt die Art und Weise auch eine große Rolle. Nicht, dass du mir jetzt vor, ich habe Fehler, dann kommst du, hey, du hast so und so vor allen Leuten. Das ist keine Nasiha. Das ist Fadiha. Das ist Bloßstellung. Versteht ihr? Ad-Dinu al-Nasiha. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam hat al-Bay'ah, wie nennt man nochmal al-Bay'ah? Treueid. Von den Sahaba genommen auf was? Al-Sam'i wa al-Ta'a. Dass sie ihm gehorsam sind und ihn folgen und dass sie ihm Ratschlag geben. Treueid genommen. Bi-Abi Ummi sallallahu alaihi wasallam. Und wenn dich dein Bruder oder deine Schwester um eine Nasiha bittet, so hast du ihm die Nasiha zu geben. Bist du verpflichtet, ihm die Nasiha zu geben. Und unser Sheikh, Hafizahullah, seine erste Nasiha, die er uns gegeben hat, liebe Geschwister, ist Ar-Rahil, Ar-Rahil, Ar-Rahil, sagt er. Sachen zusammenpacken und Hijra machen. Denn das ständige Leben unter den Kuffar ist nicht erlaubt. Yani, die ganze Zeit oder die Absicht zu haben, beständig und ständig dich unter den Kuffar aufzuhalten, ist nicht erlaubt in unserer Religion. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt ganz klar und deutlich, er sagt sich los von denjenigen, die unter den Muschrikin leben. Eine Lossagung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine sehr, sehr gefährliche Sache, ist keine Kleinigkeit. Vor allem, wenn man unnötig und unnützlich ist. Und deswegen selbst, wenn man sagt, ja, man kann hier bleiben, auf jeden Fall nur zeitbegrenzt. Und diese zeitbegrenzte Aufenthalt hier unter den Kuffar ist dann mit gewissen Regeln verbunden. Eine der ersten Regeln ist, dass man eine Begründung hat, warum ist man hier. Wie zum Beispiel, man arbeitet. Und dann gibt es manche Gelehrten, die sagen, wenn es keine andere Arbeit in deinem Land gibt und du arbeitest. Und dann gibt es manche, die sagen, diese Arbeit darf keine erniedrigende Arbeit sein. Weil der Muslim ist immer oben und nicht unten. Es darf keine erniedrigende Arbeit sein. Und es darf kein Druck auf dich ausgeübt werden, sondern du musst yani ändern können und nicht du wirst verändert. Versteht ihr? Du musst einen Schutz, eine Impfung haben dagegen, dass, oder du musst dir sicher sein, dass du, wal-iyadu billah, nicht dich änderst durch den Einfluss der Kuffar, sondern du musst derjenige sein, der Einfluss hat. Und wenn ihr diese Regeln ehrlich und aufrichtig mit euch mal durchgeht, dann werdet ihr sehen, dass bei den meisten Leuten, dass diese Regeln gar nicht vorhanden sind. Bei den meisten, dass diese Regeln nicht vorhanden sind. Oder dass man studiert. Und dann gibt es manche, die das dann auch begrenzen und sagen, nur wenn dieses Studium nicht in deinem Land gibt. Und der wichtigste Punkt, der allerwichtigste Punkt ist, dass du in Freiheit und ohne Einschränkung ganz offen deine Religion ausleben darfst. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in diesem Bereich. Viele Geschwister zum Beispiel kommen und sagen, ich kann freitags nicht beten. Das ist ein Punkt. Wenn du freitags nicht beten kannst, dann darfst du hier nicht beten, dann darfst du hier nicht leben. Und das ist ein Punkt. Wie zum Beispiel in Frankreich. Die Muslime müssen Kopftuch ausziehen, dürfen kein Kopftuch tragen. Wie kann man dann sagen, wie kann man das vor Allah subhanahu wa ta'ala verantworten? Indem man sagt, okay, dann sollen die Kinder oder die Mädchen mit Kopftuch gehen und dann vor der Schule ausziehen, in die Schule reingehen und dann wieder rausgehen, dann wieder anziehen. Was ist das für eine Heuchlerei? Was ist das für eine Erziehung? Du bringst dein Kind schon sehr früh Heuchlerei bei, wal-iyadu billah. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dieser Punkt. Und dass man das offen zeigen kann. Izhar, sha'air al-din. Zum Beispiel einer der wichtigsten Punkte in dieser Sache, dass man die Religion zeigt, ist der Adhan. Der Gebetsruf. Und ihr wisst, dass wir das hier nicht dürfen. Der Islam als Religion ist in Deutschland gar nicht anerkannt. Wisst ihr das? Der Islam als Religion ist nicht anerkannt als Religion. Hier ist nur Christentum und Judentum anerkannt. Islam ist nicht als Religion anerkannt. Doch, Ahmadiyya Islam ist anerkannt. Ja? Ja. Subhanallah. Guck mal, wie dreckig. Wallahi, leider, Wallah tut weh. Die Kuffar von Ahmadiyya werden anerkannt und wir, die Haq haben, Machtkulturverein. Allah musta'an. Deswegen muss sich jeder Gedanken machen wegen dieser Sache, liebe Geschwister. Ich sage euch das, wallahi. Macht euch Gedanken darüber, über diese Sache, wenn jemand hier stirbt. Was, wenn Brüder, die konvertiert sind und nicht aus ursprünglich arabischem Land kommen, sagen, die kommen aus Chile, Brasilien, was mit denen? Wie sieht es bei denen? Das ist individuell, man kann ja nicht, ich frag dich. Wie sieht es mit denen aus? Das hat nicht wirklich viel mit einer Nationalität zu tun. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala wirkt, ich wollte gerade den Vers erwähnen. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض dann als wird natürlich gesprochen ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ist überall du kannst überall hingehen du kannst überall wo du deine Religion für jeden ist anders der eine kann in Somalia in seine Religion besser ausleben der andere vielleicht Allahu a'lam wo seine deswegen wo man besser ausleben kann von wo man besser Religion ausleben kann das ist Achi das ist hier ist purer Kufr verstehst du hier ist purer Kufr und deswegen habe ich auch gestern gesagt ich bin mir sicher selbst zur Zeit von Ben Ali in Tunis dass es für manche Leute besser ist in Tunesien zu leben als in Deutschland das ist nicht verallgemeinern ist ein Tahut und war schlecht und alles aber nicht für jeden ist es dort schlecht. Ja. Und deswegen sage ich, macht euch Gedanken darüber. Macht euch Gedanken, wallahi, vor allem eure Kinder. Und ich sage jedem, jeder von uns, wir sind hier zur Schule gegangen. Wir sind hier groß geworden. Wir wissen ganz genau, was für ein Kuffer uns da fast mitgenommen hat. Wie könnt ihr das vor Allah subhanahu wa ta'ala verantworten, indem ihr eure Kinder diesem Kuffer aussetzt. Wie könnt ihr das verantworten? Wer gibt euch die Sicherheit, dass eure Kinder gerettet werden? Wer? Wer gibt euch diese Sicherheit? Ich sage, wir sind jetzt Hunderte hier, Alhamdulillah. Aber wie viele Tausende sind nicht hier? Wie viele Tausende schenken sich gerade, geben sich Geschenke, Weihnachten? Wie viele Tausende sind in Diskotheken? Wie viele Tausende sind jetzt am Saufen? Wie viele Tausende sind jetzt am Koksen? Wie viele Tausende sind jetzt auf dem Strich? Wie viele? Muslime! Schwestern von uns. Wal'iyadu billah. Auch Kinder von Muhammad, Ali, Ahmed. Kinder von Leuten, die in der Moschee sind und beten. Wer gibt euch diese Garantie? Wallahi, wallahi al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala wird euch fragen yawm al-qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Du als Vater, du als Mutter, wallahi Allah wird dich yawm al-qiyama fragen. Wallahi du wirst nicht ins Paradies kommen, wenn du deine Verantwortung nicht übernommen hast. Dein Kind wird dich packen und sagen, ja Allah, der hat mich den Kuffar jeden Morgen hat er meine Schultasche gepackt, mir Butterbrot gegeben und 5 Euro gegeben und hat gesagt, geh. Geh. Was kriegen Sie dabei gebracht? Was kriegen die dabei gebracht, liebe Geschwister? Ich sage euch, wallahi, ich sage euch, lieber sie hungern in Afrika. Lieber sie hungern in Afrika und sie haben ihre Religion besser als dass sie hier Nutella, Käse und Brötchen und Philadelphia und haben Koffer. Ach, das ist individuell, Achi. Kommt drauf an, was das für Schulden sind, ob das machbar ist. Achi, jeder hat seine eigenen Probleme. Aber sei ehrlich zu Allah, wird Allah ehrlich mit dir sein. Allah wird für jeden einen Ausweg machen, Achi. Jeder, du hast Schulden. Wir kennen den Hadith von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Der sagt, wer Schulden hat und der die Schulden begleichen will, Allah macht ihm das leicht. Das ist kein Hindernis. Das Problem ist, Achid, viele von uns träumen von der Hijra. Träumen rauszugehen. Aber der träumt nur. Der schläft. Am liebsten wird er nach Dubai gehen. In der Sonne liegen, im Meer. Das ist alles nur Traum. Nicht jeder kann dahin gehen. Der eine hat 10.000 Euro, der eine hat 1.000 Euro. Wallahi, wir kennen Leute, in Ägypten sind damals Brüder gekommen, die haben 500 Euro gespart. Und der hat dann gespart und ist 6 Monate manchmal auch länger ausgekommen. Weil er das will. Ich sage, ich gebe immer dem Beispiel. Die Generationen vor uns, unsere Väter, unsere Großeltern, die aus der Türkei gekommen sind, aus Marokko gekommen sind. Wie sind die hergekommen? Warum sind die ausgewandert? Alle nur wegen Geld, wegen Arbeit. Manche von denen schwarz über Wälder, haben Hunde hinter denen geschickt, im Wald, im Schnee, haben die rausgebissen. Guck mal, was für die einen schwimmen über Marokko, Dings, der eine will, wallahi, manche, die gehen mit Jetski über Mittelmeer. Der will nach Europa kommen. Dem ist egal, ich sag dem, Takillah, bist du verrückt, du kannst sterben. Sagt er, egal, das, ob ich sterbe, ist gleich, wie hier. Der, ich gehe, wenn klappt, klappt, wenn sterbe, ist doch dasselbe. Für was geht der? Der geht für was raus? Für was? Für Dunja. Er ist bereit, sein Leben zu opfern, für Dunja. Leute kommen von Afrika, wallahi, was weiß ich von wo. Die Länder kenne ich gar nicht. Von Togo, von Kongo. Kommt der, was weiß ich, über Wüste, bis er nach Marokko kommt, dann ist er. Dann manche lügen die an. Der sagt ihnen, ja, Verbrecher. Sagt ihnen, ich bring dich jetzt nach Spanien. Der macht eine Runde mit dem. Der ist noch im Skin in Marokko, sagt er, du bist jetzt in Spanien. Hat seine 5000 Euro genommen. Warum, Achi? Warum? Warum? Der macht alles, der gibt alles auf, Achi. Der gibt alles auf, ihr lacht. Für Dunja. Für Dunja. Ich sage euch, ihr macht das für Allah. Wisst ihr eigentlich, derjenige, der die Absicht hat, macht Hijra für Allah und seinem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Achi, jeder Schritt, du wirst belohnt. Wenn du stirbst, du bist fi sabilillah gestorben. Und wie kann man nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, dass Allah, wissen wir, glauben wir nicht, dass Allah ist Razzaq? Ich sage euch, das ist meine Überzeugung. Wallahi, das ist meine Überzeugung. Die meisten werden hier in Deutschland gehalten, nur wegen Kindergeld und Hartz IV. Ich sage euch, das ist meine Überzeugung. Weil die denken, das ist die Versorgung. Razzaq ist Arge. Ist so, ihr lacht darüber, das ist so, das ist Fakt. Weil wir sind faul. Warum, wo ist das Problem? Ich gehe nach Marokko, der eine geht nach Türkei. Wo, unsere Länder sind die schönsten Länder, subhanallah. Ich sage euch, diese Leute hier diskriminieren uns, hassen uns. Ja, sie hassen uns. Sie wollen uns nicht hier haben. Sie hassen uns. Wallahi, wenn jeder von uns zurückgeht, denkt ihr, Aldi wird noch reicher sein? Reichster Mann der Welt, einer der reichsten Leute der Welt, Aldi. Mit was? Mit Peter und Hans, der eine Banane, eine Apfel kauft. Mit was wollen die reich sein? Wir haben die reich gemacht, diese Leute. Wir. Wenn jeder von uns Geld gespart hat, gearbeitet hat und geht in seine Heimat, baut da was auf, arbeitet. Dadurch kommt unsere Wirtschaft wird stärker, wir helfen unsere Geschwister, wir sind zusammen, wir sind mit Muslimen. Mach Dawa dort. Viele kritisieren, sagen, Türkei ist schlechter. Ja, ist hier besser? Geh dort, mach Dawa, du hast Haq. Fang an, sag deinem Bruder, dein Onkel, dein Opa und so weiter. Dann seid ihr 5, dann seid ihr 10 und so weiter, geht weiter. Der andere geht nach Bosnien, der andere dahin und so wird die Umma. Aber wir schaffen es hier nicht, hier wegzukommen, Bruder.